Ansage 4. Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, unser Schwimmbad schließt heute wie immer mittwochs um 18 Uhr. Es ist jetzt 17.30 Uhr. In 30 Minuten schließt das Schwimmbad. Bitte suchen Sie die Umkleide auf.